In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hören Sie in den kommenden 20 Minuten eine Analyse der Situation von Gesellschaft, Religion und Kirche. Ist unsere Zeit religiös oder areligiös? Ich will sie nicht areligiös nennen, weil unsere Kirchen leer stehen. Denn vielleicht ist sie ja religiös und findet bei uns nicht, was sie sucht. Ich will sie nicht religiös nennen, weil kirchliche und konfessionelle Fragen in unserem politischen, öffentlichen und kirchhöflichen Leben eine immer größere Rolle spielen, sodass einst die Zeit kommen wird, wo man für die Ernennung eines Mitgliedes unseres städtischen Orchesters nicht mehr fragen wird, wie spielt der Mann, sondern ist jetzt ein katholischer oder ein protestantischer dran? Ich will unsere Zeit nicht religiös nennen, weil sie gegen alles, was nicht Christennamen trägt, bis zur Grausamkeit, immer härter und ungerechter wird. Auch das ist ein Mangel an Religiosität und ein Symptom zunehmender Unvornehmheit unserer Kultur. Unvornehmheit und Banalität geben unserer Zeit ihren Charakter. Unser Erleben ist, dass wir mit der Welt allein sind, dass es dunkel wird und jeder suchen muss, sich durchs Dasein zu tasten, wie er kann. Wer seinem Leben noch einen geistigen Wert geben und sich von der gedankenlosen Zeit nicht mitreißen lassen will. Religiös will ich unsere Zeit nennen, weil ich immer wieder über sie erstaune. Von so vielen Menschen meint man, sie wären mit allem Religiösen längst fertig. Wenn man aber dann mit ihnen ins Gespräch kommt und der Banalitätsmensch eine Sekunde vor dem wahren Menschen verschwindet, gibt es ein religiöses Fragen und Sinnen und ergibt Gedankenpreis, dass man sich fragt, ob es wirklich der Mensch ist, den man bisher kannte. Aber alsbald legt er sich die Maske des Banalitätsmenschen wieder über und spielt seine Rolle weiter. Warum können aber die Kirchen unserer Zeit nicht helfen? Ich sage die Kirchen und werfe sie alle zusammen, katholische, protestantische, Sektenkirchen, weil sie darin alle gleich sind, dass sie unserer Zeit nicht helfen können. Die Kirchen haben tatsächlich das Vermögen, nach außen zu wirken, verloren und vermögen unsere Kultur nur noch zu beschatten. Das ist ihr Verhängnis. Die Zeit hat ein Misstrauen gegen sie, weil sie ihr eine fertige Religion bringen. Die Zeit will von Religion durchaus reden hören, aber nicht von denen, die zur Kirche gehören. Womit soll ich die Kirchen vergleichen? Sie sind wie Sparschweine aus Porzellan, in die man etwas hineinwerfen, aber nichts herausholen kann, es sei denn, man zerschlägt sie. So hat die vergangene Zeit das Beste, was sie an Geist und Menschen besaß, in die Kirchen hineingeworfen und kann nichts von ihnen wiederbekommen, um der Menschheit unserer Tage Religion zu geben. Womit soll ich die Kirchen vergleichen? Sie sind gestrandete Schiffe. Sie sitzen auf und müssen warten, bis die religiöse Flut kommt und sie wieder flott macht. Sie selber aber, und das ist das Verhängnis, können diese Flut nicht heraufführen. Es ist vielmehr so: Die Kirchen sind ohnmächtig, in unserer Zeit religiöses Leben zu wecken. Denn jede Religion setzt in der Welt, die sie sich erobern will, eine ihr gleichgestimmte, entwickelte Religiosität voraus, die sie selber nicht geweckt hat, sondern vorfindet, an sich reißt und von ihr an sich gerissen wird. So war die griechische Dekadenz der Kaiserzeit zu einer Religiosität gekommen, die mit derjenigen der jüdischen Jesus-Sekte, so verschieden sie sonst sein mochten, wahlverwandt war. Und so wurde die Welt, man kann gar nicht sagen wie, fast wie durch die äußerliche Berührung mit dem Christentum, aus sich selbst christlich. Wer das begreift, der weiß, warum alle Versuche der Zeit, das Christentum nahezubringen, erfolglos bleiben. Sie konnten nichts leisten, weil sie apologetischer Art waren. Wer etwas von der Schätzung der lebendigen Kräfte auf geistigem Gebiet versteht, der sieht alle Apologetik als eine tote Wissenschaft an, als ein Pflaster, das man immer auf die unrechte Stelle klebt. Wir wissen, wo es dir fehlt, sagen die Apologeten zu unserer Zeit. Du kannst Glauben und Wissen nicht versöhnen und bist deshalb so unreligiös geworden, du arme Zeit. Und zuletzt glaubt es die Zeit selbst, dass sie unreligiös ist, weil sie Glauben und Wissen nicht zusammenbringen kann und meint, wenn ihr einer das Kunststück vormacht und sie es ihm nachmachen kann, wird sie wieder den Weg zur Religion finden und innerlich stark werden. Wer zusieht, was plump in der katholischen, feiner in der protestantischen Apologetik vorgeht, wie sie jedes skeptische, den Wissenschaften eine Grenze ziehende Wort einer Koryphäe, die es vielleicht noch in der Exzellenz- und Geheimratsstimmung aussprach, als Rettungsanker benutzen, der muss an das Wort denken, und sie nährten sich von den Brosamen, die von der Herren Tische fielen. In mir haben alle apologetischen Vorträge und Schriften immer nur Mitleid für die Religion erweckt, für die es eine Frage auf Leben und Tod sein soll, ob man dem wissenschaftlichen Materialismus durch einen erkenntnistheoretischen Kniff, und wäre es der kantische kritische Idealismus mit seinen angehängten Postulaten, eine erkenntnistheoretische idealistische Welt entgegensetzen kann, die man dann mit der religiösen Übersinnlichen identisch setzt. Und was ist das für ein Christentum, das Sie zuletzt noch retten? Eine Ruine. Wie jene kleinasiatischen Städte, die immer wieder durch Erdbeben zerstört, immer wieder aus den Trümmern neu aufgebaut wurden, nur jedes Mal kleiner und armseliger. Also die Religion von heute. Ihre Metaphysik wurde durch den Humanismus, dann durch die Aufklärung, dann durch die moderne Naturwissenschaft zerstört. Und jedes Mal richtete sie sich wieder in den Trümmern ein und tröstete sich. Es sind dieselben Steine, nur anders aufgebaut. Dazu kommen die anderen Apologeten, die historischen Theologen, und sagen der Zeit, du kannst nicht glauben, weil du die Fäden mit der Vergangenheit nicht knüpfen kannst. Komm, ich will dir darlegen, wie alles gekommen, dass du dich in der Vergangenheit wiederfindest. Und sie erklären ihr in populären Schriften die Dogmengeschichte und modernisieren Jesus immer mehr, bis er zuletzt alle Größe verliert. Und meinen, diesen modernisierten Jesus müsse sie annehmen. Man kann keine größere Ehrfurcht für die geschichtliche, wissenschaftliche Theologie hegen, als ich es tue. Nicht nur, dass sie uns die Vergangenheit nahe bringt, sie stellt uns als geschichtlich denkende Menschen über die Formeln und lehrt jeden, Vergängliches vom Bleibenden zu scheiden. Sie ist keine Zeit des Denkens, sondern eine Zeit des Wissens, des unpersönlichen Wissens, das das Denken übertäubt. Ihr Wissen ist wie ein Schiff, das vom Anker losgerissen ist und auf dem Meere treibt, denn es ist nur ein Wissen von der Welt und nicht auch ein Wissen vom Menschen. Es fährt mit ihnen umher und lässt sie alle Geheimnisse dessen, was im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist, schauen und macht sie stolz, indem es ihnen die Macht zeigt, welche den Menschen über die Elemente gegeben worden ist. Und es redet und zerstreut sie, redet weiter und weiter immer von Welträtseln, nur damit sie nicht zum Fragen kommen und ihnen die Frage nach dem wahren Wissen, nach dem Wissen vom Menschen, nach dem Wissen vom Leben nicht über die Lippen komme. Und der Mensch sie frage, was denn das Leben sei, was der Sinn des Lebens, was die Kraft des Lebens, was der Wert des Lebens, was das Glück des Lebens. Das Wissen von der Welt hat nur Sinn, wenn es im Menschen selbst zum höheren, einzigen Wissen, zum Wissen vom Leben umgebildet wird. Was ist denn das Wissen, wenn ich nicht mich selbst als eine Welt erfasse, mich auf die Welt und die Welt auf mich beziehe? Wer tut das? Wer macht das Wissen von der Welt zum Wissen vom Ich? Das fragende Kind im Menschen, das mit dem Menschen wächst und zu fragen nicht müde wird und immer tiefer fragt. Und dieses fragende Kind hat das Wissen gescholten und geschlagen, bis es tot war, weil es auf seine Fragen keine Antwort wusste. Es hat keine großen Menschen hervorgebracht, die als unbefangene Kinder, wie einst Sokrates im griechischen Wissensdünkel, als Frager nach dem Wissen vom Leben vor die Wissenschaft traten. Es hat keine Denker und wenig Persönlichkeiten hervorgebracht. Und so das Kind, das Denken vom Leben, die Persönlichkeit in den Menschen erstickt und sie zu einer geistig toten Zeit gemacht, in der die armen, geistig toten Menschen zu Tausenden herumlaufen. Die Menschen, die nichts mehr vom Leben haben und von denen das Leben nichts hat, die unnützen Menschen. Was hat unser Wissen, weil es nur niederes Wissen blieb, aus den Menschen unserer Zeit gemacht? Geistlose, unpersönliche, innen ausgebohrte und ausgehöhlte Menschen, die gedankenlos in den Tag hineinleben, denen jede sittliche Vornehmheit fehlt, die mit dem Problem von Glauben und Wissen wichtig tun und meinen, sie seien zur Areligiosität verurteilt, bis einer kommt und es ihnen gelöst auf dem Teller präsentiert. Die aber, die Mitleid mit dieser Zeit haben und ihr helfen wollen, dürfen auf diese eingebildete Krankheit nicht eingehen, sondern müssen ihr sagen, liebe Zeit, dir fehlt nur eines, du bist geistig faul und träge. Du hast keine Tiefe, keinen ernsten, großen, sittlichen Willen. Dir fehlt, dass du selber keinen Respekt vor dir hast, zu viele Menschen unter dir hast, die nur Puppen sind und nach Stellung, Ansehen und Gunst von oben strampeln. Mach dich auf den Weg, dass du dich wiederfindest, geh weiter und weiter, dann wirst du das Problem von Glauben und Wissen gelöst finden. Nicht so gestellt und so gelöst, wie du es dir dachtest, aber doch gelöst. Und auch die Religion wirst du finden. Deine Religion. Den Glauben der historischen Religionen und unser Wissen von der Welt kann niemand anders als durch Künstelei und Sophismen zusammenbringen. Die übersinnliche Welt, die die Philosophie der Religion schenkt, ist ein illegitimes Kind. Eine übersinnliche Welt, mit der die Religion nichts anfangen kann. Das ist durch Kants misslungenen Versuch bewiesen. Die intelligible Welt, in der er die Postulate der praktischen religiösen Welt unterbringt, ist eine andere als die intelligible Welt des transzendentalen Idealismus. Wie will ein Mensch auch zwei Welten außer sich zusammenbringen? Er lasse Welten draußen Welten sein und bringe sie inwendig in sich zusammen. Wissen und Glauben kann niemand vereinen, ebenso wenig, als er mit der einen Hand die Erde, mit der anderen den Himmel fassen kann. Es gibt keine andere Versöhnung von Glaube und Wissen als in der Persönlichkeit. Wer seinen Weg geht und als ein sein Leben suchender Mensch Persönlichkeit wird, der wird die Versöhnung von Glauben und Wissen finden, wie einer, der plötzlich über das, was er sucht, stolpert. Was jetzt Not tut, ist, dass die Menschen unserer Zeit die Menschen unserer Zeit wieder auf den Weg des Denkens bringen, dass sie als fragende und wollende Menschen auf das Wissen vom Leben losgehen. Denken ist nicht etwas Gelehrtes, das man mit der Wissenschaft lernt, sondern etwas, auf das man Acht haben muss, dass man es bei der Wissenschaft nicht verlernt und verliert. Das Denken um das Wissen vom Leben ist die elementarste Funktion des Lebens, die darin besteht, dass man nicht ruht, bis man seinem Leben einen Sinn und einen Wert abgerungen hat. Das Denken beginnt mit jenem geheimnisvollen Augenblick, wo das Leben für einen Menschen sinn- und wertlos wird, wo er sich als ein unnützer Mensch fühlt. Und keiner von uns kommt um jenen Augenblick herum. Und ein Mensch sich nicht da reinfinden kann, sich damit abzufinden und durch Gedankenlosigkeit zum Weiterleben zu betäuben, sondern vor solchem Weiterleben Angst hat als vor dem geistigen Tod. Und unruhig und unbefriedigt ist, als einer, der sein Leben verloren hat und es sucht, als einer, der sich geistig arm weiß. Wenn du so bist, geh ruhig weiter. Es kann dir nichts geschehen. Du bist auf dem Weg zum Leben, zur Religion. Ich sage es klarer. Es kommt fast für jeden Menschen der Augenblick, wo die überkommene, angelernte Religion von ihm abfällt wie der Mörtel von der Wand. Erziehung, Haus und Familie, Religion, Milieu, alles kann nichts helfen. Denn es muss so kommen, zugleich mit jenem Augenblick, wo ihm das Leben wertlos, unsinnig wird. Es muss so kommen, damit der Mensch er selbst wird. In jedem Augenblick des Armwerdens gehen die meisten Menschen zugrunde, weil sie verlieren, was sie als Künder unserer Zeit zuerst verlieren müssen. Die Angst und Hoffnung, die sich auf den Glauben an eine übersinnliche Welt stützt, mit einem Gott und einer Unsterblichkeit, wie sie die Religion lehrt. Und sie glauben, damit die Religion zu verlieren. Und die Religion hat nicht den Mut zu sagen, nein, damit habt ihr die Religion noch nicht verloren. Und sie redet ihnen von dieser Welt und sucht ihre Zweifel zu widerlegen und kann doch nichts ausrichten. Der Mensch treibt an ihr vorbei. Merkwürdig. Die Religion und das Wissen unserer Zeit, die sich doch beide so bekämpfen, Sie können beide den Kindern unserer Zeit nicht helfen, weil sie denselben Fehler begehen. Sie reden dem Menschen zu viel fast ausschließlich von einer Welt, die Religion von ihrer übersinnlichen, die Wissenschaft von ihrer realen, statt von ihm selbst. Auf dem einen Ufer sehe ich die Religion, auf dem anderen die Wissenschaft. Sie laufen auf der Böschung auf und ab und mühen sich um die Menschen, die im Strome der Zeit vorübertreiben. Ich mache mir keine Illusionen über die Gründe der Areligiosität unserer Zeit. Es gibt nur einen. Die Menschen unserer Zeit haben nicht mehr die auf die übersinnliche Welt gerichtete Furcht und Hoffnung, die den Nerv der überlieferten Religionen ausmachen. Die meisten Güter, mit denen die Religion die vergangenen Generationen an sich gebunden hielt, vermögen nichts mehr über sie, existieren nicht für sie. Die Theologie als solche kann das erlösende Wort nicht sprechen. Was soll man den Menschen sagen, die vom Geist des Unglaubens erfasst werden und mit der Religion auch den sittlichen Halt verlieren werden? Für mich selbst nehme ich das Recht in Anspruch, einem solchen zu sagen: Nun, lass das alles dahingestellt. Schreite darüber hinweg, wie man im Dunkeln über etwas schreitet, um vorwärts zu kommen, wie man drumherum geht, wenn man nicht darüber kommt. Mit dem, was du verloren hast, hast du die Religion nicht verloren, nur die Form, in der du in der Religion erzogen bist. Nun ist der Augenblick gekommen, wo du dir deine Religion suchen musst. Die geistige Welt außer dir mit all ihren Gütern ist für dich zusammengestürzt. Gut, aber nicht die geistige Welt in dir. Dass du ein geistiges Wesen bist, das sich sehnt und strebt und sich als ein ethisches Wesen über die Welt erheben will, von ihr frei sein will, das kann dir niemand nehmen. Nur du, wenn du den Kampf um dein geistiges, höheres Leben aufgibst. Solange du kämpfst, bist du religiös. Denn Religion ist der Kampf des Geistigen mit der Welt. Nur den geistigen Tod fürchte. Ja, Todesangst gehört zur Religion. Die Todesangst vor dem geistigen Tod. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, dass er seine Seele wieder löse? Ich weiß nicht, ob Ihnen ein Wort des Apostels Paulus gegenwärtig ist, wo er sagt, dass er sich sehnt, mit der himmlischen Herrlichkeit überkleidet, nicht erst entkleidet zu werden. Das heißt, direkt in den himmlischen Zustand verwandelt zu werden, ohne vorerst zu sterben. Und der musste vorerst sterben und alle anderen nach ihm. So ergeht es unserer Zeit mit der Religion. Wir möchten sie mit dem Christentum überkleiden, damit sie nicht als bloß empfunden wird. Und sie muss zuerst entkleidet werden, arm werden, durch den Tod hindurchgehen, ehe sie zum neuen Leben kommt. Sein Leben suchen, ein geheimes Leben neben seinem gewöhnlichen zu haben, wo man nicht der Herr so und so, die Frau so und so ist, sondern sich irgendeinem Zwecke in der Welt hingibt, an irgendeiner Arbeit, die getan werden muss, hilft und in jenem Tun seinem Leben einen Zweck gibt. Es muss jeder Mensch sein Geheimnis haben, wozu er hier gut ist. Und suchen muss ein jeder oft lange suchen, bis er es findet. Jene Pflicht, die er tun muss für den Kampf des Geistigen in der Welt. Jene geistige Bestimmung seines Daseins neben der natürlichen. Und keiner kann's dem anderen sagen, was er tun soll. Aber es sucht keiner, der nicht findet. Nur, dass wir wahrhaftig sind gegen uns selbst, nichts zur Phrase werden lassen, wahrhaftig und einheitlich bleiben und jeder als stiller, schlichter Mensch seinem Leben einen Zweck gebe. Dann ist jene elementare Religion da, dass nicht mehr Welt und Kirche einander gegenüberstehen, sondern eine Welt religiöser Menschen in der Welt. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft brachten wir eine Analyse der Situation von Gesellschaft, Religion und Kirche, die der Theologe und spätere Urwaldarzt von Lambaronnais, Albert Schweitzer, im Januar 1906 im Rahmen einer Vortragsreihe in Straßburg vorgelegt hat, also vor fast genau 100 Jahren. Unser Sprecherteam benutzte die erste Drucklegung dieses Vortrages, die kürzlich im C.H. Beck Verlag München erschienen ist. Die Redaktion der Sendung hatte Hartmut Kriege.